Also ich denke, kommen jetzt zum zweiten Teil, zu meinem Vortrag. Ich habe da, muss ich verabschieden, ich bin, wie gesagt, kein Psychologe, auch kein kritischer Psychologe, erfahre jetzt auch zum ersten Mal etwas über die kritische Psychologie, kannte auch Holzkamp nicht, der ja offenbar eine ganz wichtige Person ist in diesem Bereich. Und ja, ich bin gespannt, wie meine Thesen dann hier ankommen. Ich beleuchte die Gedächtnisforschung aus der Perspektive der empirischen Wissenschaftsforschung. Und mir geht es vor allem um Konstruktionsprozesse. Also, und ich werde heute jetzt, der erste Titel, also der vermessene Geist, ist eigentlich der Haupttitel meines Vortrags. Es geht mir hier um die psychologischen Messparadigmen, die angewandt werden in der Gedächtnisforschung. Und der zweite Teil des Titels zur Theorie und Praxis der biomedizinischen Gedächtnisforschung ist der Haupttitel oder Arbeitstitel eigentlich meiner Promotion. Und ich muss das Biomedizinische jetzt für den heutigen Vortrag auch gleich in Klammern setzen. Es geht nicht zentral heute um die Biomedizin. Ich möchte mit einigen Leitfragen anfangen und ein Zitat von Joseph Ledoux an den Anfang meines Vortrags stellen. Ledoux ist ein ziemlich bekannter Neurobiologe, der zu klassischer Konditionierung gearbeitet hat und dieses Paradigma auch auf die Agenda der Neurowissenschaften wieder gebracht hat, nachdem es ja Pavlov Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt hat. Ich lese das mal kurz vor. Who are you and why are you that way? The answer, of course, lies in our brain. That one-word memory is the key to our ability to understand the self in terms of how the brain works. Few research topics in neuroscience have been more successful than the study of the brain mechanisms of memory and its companion learning. If the self is encoded as memories, then we have a way of beginning to understand how the self is established and maintained in the brain. Ich glaube, es sind zwei Punkte, die hier deutlich zum Ausdruck kommen. Also der erste ist diese Biologisierungstendenz, und das ist ja auch das Thema des Workshops. Vor allem der zweite Satz, the answer of course lies in our brain, das macht es ziemlich deutlich. Der zweite Punkt, um den es mir geht, ist aber noch, dass es beim Gedächtnis eben kein normaler Forschungsgegenstand ist. Also das Gedächtnis ist ein Gegenstand, der mit kulturellen Vorstellungen stark aufgeladen ist. Also seit der Antike bringt man das Gedächtnis mit Vorstellungen von Identität, von Personalität und von Selbst in Verbindung. Das kommt hier auch deutlich zum Ausdruck. Und vor diesem Hintergrund nun die Ausgangsposition eigentlich meines Referats. Also ich gehe der Ausgangspunkt ist die Entwicklung von einem psychologischen Selbst zu einem neurochemischen Selbst, also dass man das Selbst und unser Menschsein, unser Wesen eben anstatt in psychologischen Kategorien immer mehr in neurochemischen oder neurobiologischen Kategorien zu fassen versucht. Dann ist meine Frage, die daran anschließt, welche Rolle spielt die Psychologie eigentlich dabei? Also es würde ja auf der Hand liegen, dass wenn das neurochemische Selbst zu dominieren beginnt, dass dann auch die Psychologie, die Rolle der Psychologie marginalisiert wird, an den Rand gedrängt wird. Da gibt es natürlich durchaus auch Hinweise institutioneller Art, dass die Psychologie als Institution, als Disziplin durchaus an einigen Instituten verdrängt wird. Ich möchte aber die Gegenthese aufstellen und in diesem Vortrag beleuchten, nämlich dass das epistemische Objekt Gedächtnis als ein Konstrukt der Forschungspraxis ein Koprodukt ist von Psychologie und Neurobiologie und das vielleicht noch ein bisschen stärker formuliert, dass die Psychologisierung die Grundlage gelegt hat überhaupt für die Biologisierung von Gedächtnis. Noch zwei terminologische Vorbemerkungen. Also wenn ich jetzt von Psychologie rede, dann meine ich die naturwissenschaftlich experimentell ausgerichtete Psychologie. Da gibt es natürlich, das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich, Richtungen, die ganz andere Konzeptionen von Gedächtnis haben, als ich jetzt das hier vorstelle. Und der zweite Punkt ist, wenn ich von Gedächtnis spreche, im Folgenden, dann beziehe ich mich auf den Forschungsgegenstand, also in Anführungszeichen Gedächtnis, auch wenn ich das nicht immer auf den Folien in Anführungszeichen gesetzt habe. Es geht also um ein bestimmtes Konstrukt, das in einer bestimmten Forschungspraxis gemacht wird. Ja, ich fange mit der erwähnten Psychologisierung an, möchte zwei Grafiken nebeneinander stellen, die, denke ich, dass aus zwei Epochen stammen und die unterschiedliche Vorstellungen von Gedächtnis, die sehr typisch sind, gegeneinander stellen. Das links ist ein sogenanntes Gedächtnistheater, was in der Renaissance eine sehr verbreitete ein sehr verbreitetes Bild war, was man mit Gedächtnis in Zusammenhang gebracht hat. Es geht hier nicht um eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Gedächtnis, sondern es geht mehr um eine Technik, um eine Methode, sich Dinge in Erinnerung zu rufen. Da hat man sich dann eben so ein, teilweise auch als physisches Modell, so ein Gedächtnistheater gebaut. Das ist der Blick von der Bühne eigentlich in den Theater, in den Zuschauerraum, und hat dann diese einzelnen Erinnerungsgegenstände platziert, um die dann im Geiste sozusagen besser auffinden zu können. Rechts, und da sieht man schon, da findet eine ziemlich drastische Transformation statt, ist die Vergessenskurve von Hermann Ebbinghaus, eigentlich dem zentralen Psychologen der Gedächtnisforschung, der im 19. Jahrhundert tätig war und die Grundlage für die heutigen Methoden eigentlich auch gelegt hat. Und wie man sieht, ist das Gedächtnis nun plötzlich ein wissenschaftlicher Gegenstand, der in Zahlen und in Tabellen und in Statistiken erfassbar ist. Und diese Transformation, das ist das, was ich erstmal mit Psychologisierung meine. Und das möchte ich jetzt nochmal mit zwei Zitaten aus meinem Interviewmaterial ein bisschen näher beleuchten, was mit dieser Psychologisierung eigentlich auch verbunden ist. Das erste Zitat ist, habe ich mit einem Mediziner geführt, der hier in Berlin zu Gedächtnisstörungen forscht. Und er meinte zu mir im Gespräch, ich versuche primär erst einmal Gedächtnisprozesse zu verstehen, in der Hoffnung, dass man kognitive Funktionen genauso quantifizieren kann wie die Hydrationsrate der Niere, eine Pumpleistung des Herzens. Also deutlich wird, dass kein Unterschied mehr gemacht wird zwischen Gedächtnis als einem abstrakten, auch sehr diffusen, ephemeren Gegenstand und einem biologischen Organ wie die Niere oder das Herz. Beides ist mit den gleichen, mit ähnlichen wissenschaftlichen Methoden fassbar. Und das zweite Zitat ist von einer Neuropsychologin. Wenn hier bei jemandem die Gedächtnisfähigkeit überprüft werden soll, also sie arbeitet in einer sogenannten Gedächtnisklinik, wo eben die Leute hingehen, die das Gefühl haben, sie leiden an Vergesslichkeit und das dann auch neuropsychologisch abklären wollen. Wenn hier bei jemandem die Gedächtnisfähigkeit überprüft werden soll, dann gibt es dazu Normwerte und man weiß dann, wenn jemand drei Worte behält, dann ist es außerhalb der Norm. Worum es mir hier geht mit diesem Zitat, ist deutlich zu machen, dass eben nicht nur darum geht, den Forschungsgegenstand Gedächtnis zu quantifizieren, sondern dass da natürlich noch eine viel größere Praxis der Regulation von Subjekten eigentlich dahinter steckt. Also das ist ja, wenn dann jemand in so eine Gedächtnisklinik geht und er ist eben, wie man hier sieht, außerhalb der Norm, dann werden natürlich entsprechende Maßnahmen auch ergriffen und Subjekte werden auf diese Weise auch klassifiziert, reguliert und da stecken bestimmte Machtstrukturen auch dahinter, hinter dieser gesamten Praxis. Jetzt möchte ich diese Transformation, also diese Verwissenschaftlichung und Quantifizierung von Gedächtnis ein bisschen prinzipieller noch einmal an einem Beispiel anschauen. Das ist das sogenannte Gedächtnis-Sakkaden-Paradigma. Das ist kein typischer Gedächtnistest, der wird nämlich nur in relativ spezialisierten neurobiologischen Laboren angewandt, aber man kann daran trotzdem, glaube ich, sehr gut die Grundprinzipien von solchen Tests deutlich machen. Und da haben wir jetzt auch schon ein bisschen von dir was über diese ganze Geschichte gehört. Läuft folgendermaßen ab: Da sitzt ein Proband, sitzt in einem abgedunkelten Raum und blickt auf einen Bildschirm. Auf dem Bildschirm ist ein roter Punkt zu sehen. Er wird dann aufgefordert, diesen Punkt zu fixieren. Und während er diesen Punkt fixiert, erscheint irgendwann vom Experimentator kontrolliert irgendwo auf dem Bildschirm ein zweiter Punkt, der Stimulus. Der Proband bleibt aber auf der Mitte des Bildschirms mit seinen Augen, sieht das nur aus dem Augenwinkel. Dann kommt es zu einer gewissen Zeitphase, wo dann nichts mehr passiert, wo der Stimulus auch verschwindet. Und irgendwann sagt dann der Experimentator so, und jetzt bitte fokussier mal auf diesen Punkt, den du aus Erinnerung abrufen musst, wo dieser rote Punkt deiner Meinung nach auf dem Bildschirm erschienen ist. Das ist dann eben relativ aufwendig, diese Augenbewegung zu vermessen. Kann aber relativ ziemlich genau sogar gemacht werden. Ja, das ist ein Maß für das Arbeitsgedächtnis. Und was hier jetzt passiert, denke ich, dass eben, das hat nichts mehr mit dem zu tun, was wir in unserem Alltag unter Gedächtnis verstehen. Also es hat nichts mehr mit inneren Erfahrung zu tun, mit mentalen Bildern, mit subjektiven Eindrücken, die ja damit verbunden sind, wenn wir uns an irgendeine alte, vergangene Episode erinnern, sondern es ist eine operationale Definition von Gedächtnis, also eine objektiv feststellbare Performance. Das heißt, eine Lernleistung eigentlich, es geht auch nicht um das Altgedächtnis, also um das, was zurückliegt, sondern es geht meistens um Lernen, etwas, was eben quantitativ bestimmbar ist in einem experimentellen Rahmen, und zwar als das Verhältnis von zwei messbaren Größen. Das ist die eine Größe, die kennt der Experimentator, die hat er, das ist die Position des Stimulus, weiß er natürlich, die ist genau quantifizierbar, und die zweite Größe, das ist die Augenbewegung, die ist auch genau quantifizierbar, und so hat man dann eben Gedächtnis definiert als das Verhältnis dieser beiden Größen zueinander. Und dann kann man auf der Basis solcher Daten, wenn man genügend Daten von verschiedenen Personen gewinnt, kann man dann so einen Test auch normieren und kommt dann zu Normtabellen, wo man genau angeben kann, wenn ein Proband diesen Test durchgeführt hat, wie seine Gedächtnisleistung vor dem Hintergrund der anderen Probanden einzuschätzen ist. Also so ist das grundlegende Verfahren, und das ist eigentlich bei den meisten Tests so das Grundprinzip, das dahinter steckt. Okay, ich möchte das nun mit einem Begriffsinstrument aus der empirischen Wissenschaftsforschung nochmal ein bisschen interpretieren, was da genau passiert. Das ist der Begriff der Translation, der von Latour und Galland stammt. Das sind zwei Science and Technology Studies Forscher aus Frankreich. Also nochmal zum Hintergrund, also was passiert ist ja, dass die Transformation von Gedächtnis aus einem diffusen, kulturell vielschichtigen Objekt wird in eine quantitative, objektive, messbare Form mittels Routineverfahren überführt. Und das kann man nun eben mit dem Begriff der Translation so benennen, als die Verschiebung von einer offenen Kontroverse oder von einem komplexen Gegenstand in ein stabiles soziotechnisches Netzwerk. Und die Pointe dabei ist, also ein Netzwerk in dem Sinne, das setzt Apparaturen voraus, Institutionen voraus, soziale Strukturen und so weiter. Und die Pointe dabei ist, dass das Netzwerk seine eigene Realität im gewissen Sinne schafft. Also wenn das Netzwerk erst einmal etabliert ist, dann wird es nicht mehr hinterfragt. Das ist das, was Latour Conan eben mit diesem Begriff der Blackbox gemeint haben. Und wenn wir uns nun das Netzwerk im Rahmen der Gedächtnisforschung noch ein bisschen genauer anschauen, dann gehören dazu natürlich auf jeden Fall diese Messverfahren selber, die Gedächtnistests. Man sieht hier, ich weiß nicht, ich glaube, das kann man nicht gut erkennen, das ist der am meisten gebräuchliche Gedächtnistest jetzt im Bereich im klinischen Bereich eigentlich, das ist der Wechsler Memory Scale. Und das ist ein Test, den kann man so kaufen. Das ist ein Koffer, da ist alles drin, was man braucht. Da sind alle Tabellen drin, da sind die Testaufgaben selber drin. Und das ist also, ich glaube, ein besseres Bild für die Blackbox gibt es eigentlich nicht, als so ein Testkoffer. Ein zweites wichtiges Element dieses soziotechnischen Netzwerks sind die Institutionen, also Labore, Forschungslabore, Gedächtniskliniken, also biomedizinische Institutionen, wo Gedächtnis abgeklärt wird. Und dann im dritten Punkt noch, ganz wichtig, auch Statistiken, Normtabellen, die zwischen diesen unterschiedlichen Institutionen dann zirkulieren und sie eigentlich miteinander verbinden. Okay, das ist das, was ich mit Psychologisierung meine, also das die über die Translation von Gedächtnis in eine harte Form, in ein wissenschaftliches Objekt. Und jetzt möchte ich die Konsequenzen dieser Psychologisierung von Gedächtnis, die mit Ebbinghaus eingesetzt hat, ein bisschen genauer nochmal angucken. Habe ich jetzt unter den Titel Dekonstruktion gesetzt. Und diese Konsequenzen führen dann, so meine These, dann letztlich eben auch zur Biologisierung von Gedächtnis. Wieder ein Zitat von einem Neuropsychologen. Und das ist meines Erachtens völlig unstrittig, dass wir Gedächtnis nicht nur in unterschiedliche Systeme einteilen können, sondern einteilen müssen, wenn wir darüber sprechen. Und die Gedächtnisverfahren dienen dann dazu, die einzelnen angenommenen Gedächtnisleistungen möglichst objektiv quantifizieren zu können. Das kommt wieder zum Ausdruck, dieses Objektivitätsideal, was hier immer noch natürlich hochgehalten wird. Aber es ist ein anderer Punkt, der wichtig ist, nämlich eben, dass dieses Gedächtnis, dieser singuläre Gegenstand Gedächtnis, Ebbinghaus ging völlig selbstverständlich davon aus, dass man es mit dem Gedächtnis, das ist ein Forschungsgegenstand, dass das sich plötzlich aufsplittet in unterschiedliche Gedächtnisarten, Gedächtnistypen. Das hatten wir ja auch im Vortrag von Tede, dass da man eben nicht mehr von Gedächtnis spricht, sondern man spricht von sequentiellem Lernen, man spricht von implizitem Gedächtnis und so weiter. Also es findet eine Ausdifferenzierung statt. Und diese Ausdifferenzierung, die beginnt eigentlich so ab Mitte des 20. Jahrhunderts, passieren die ersten Ereignisse, wo das stattfindet. Und dann so ab den 70er Jahren schlägt das dann wirklich auch im Feld durch. Also man hat erstmal festgestellt, im 1950 ungefähr, dass man bei bestimmten Probanden, Patienten, Messanomalien hat und ist dann darauf gekommen, dass unterschiedliche Tests eventuell unterschiedliche Dinge messen. Und daran gekoppelt fand dann auch eine theoretische Ausdifferenzierung statt, die etwas später dann stattfand. Aber es kam zu einer Ausdifferenzierung eben einer Vielzahl von Gedächtnissystemen. Und diese Kopplung, die hängt natürlich damit zusammen, dass Gedächtnistests operationale Definitionen von Gedächtnis sind. Das heißt, Konzepte und Methoden sind aneinander gekoppelt gewissermaßen. Also was ein Konstrukt ist, wird eben darüber bestimmt, wie man dieses Konstrukt experimentell bestimmt. Ein berühmter Fall, der vielleicht erwähnenswert ist, ist der wohl berühmteste Patient der Gedächtnisforschung überhaupt der Medizingeschichte, der sogenannte HM. Oder Henry Molaison, glaube ich, hieß er, den man in den 50er Jahren, weil er an starken epileptischen Anfällen litt, hat man den Hippocampus entfernt. Und man hat dann festgestellt, dass er sich zwar an alles noch vor der Operation relativ gut erinnern kann, aber er konnte in solchen Tests, hat er versagt. Also in solchen Lerntests konnte er eigentlich keine neuen Dinge mehr lernen. Und man hat sich dann sehr natürlich für diesen Patienten interessiert, weil es zum ersten Mal einen Link gab zwischen einer biologischen Struktur und der Gedächtnisleistung, also Hippocampus. Und man hat gemerkt, huch, wenn wir da den Hippocampus wegnehmen, dann passiert ja etwas auf der Leistungsebene. Und ist dann noch auf einen zweiten Aspekt bei diesem Patienten gestoßen, nämlich dass HM eben trotzdem bestimmte Tests, Lerntests, erfolgreich durchführen konnte. Und das ist das, was wir vorher unter impliziten Tests kennengelernt haben. Also er konnte bestimmte Fertigkeiten, die man mit ihm trainiert hat, noch durchführen, obwohl er eben explizit, also ans Bewusstsein gebundene Lernvorgänge eben nicht mehr durchführen konnte. Also ein Beispiel bei ihm war, man hat ihn gebeten, glaube ich, solche Figuren zu zeichnen. Jeden Tag wurde gebeten, so eine Figur zu zeichnen. Er konnte sich am nächsten Tag nicht mehr daran erinnern, dass er die Figur jemals gezeichnet hat. Die war ihm völlig neu. Sah die zum ersten Mal, weil er hat das ja nicht mehr abgespeichert, bewusst. Aber er konnte diese Figur, hat man gemerkt, dass die Kompetenz, die Figur zu zeichnen, die nahm sehr stark zu. Also das ist ein typisch impliziter Lernprozess. Ja, und jetzt hier nochmal zur Illustration diese Ausdifferenzierung. Also man sieht, wie sich das Gedächtnis, das ist jetzt nur eine schematische Darstellung von unterschiedlichen Gedächtnissystemen, die vom Long-Term Memory, also vom Langzeitgedächtnis ausgehen. Wir haben rechts das deklarative Gedächtnis, da hinten hier das implizite Gedächtnis, das teilt sich dann wieder in unterschiedliche Gedächtnissysteme auf. Also man sieht dieser psychologische Gegenstand Gedächtnis, wie der im Rahmen dieser Praxis immer stärker ausfranst. Das muss ich dazu sagen, das ist nur eine mögliche Klassifikation von Gedächtnis. Da gibt es auch noch ganz andere Systeme, die da vorgeschlagen wurden. Im Sinne von dieses Translationsvorgangs, den ich vorher beschrieben habe, ist das natürlich, auch wenn der Wissenschaftler im Interview meint, dass man die angenommene Gedächtnisleistung möglichst objektiv quantifizieren kann, natürlich trotzdem ein Angriff auf diese Translation, weil das Netzwerk, was entsteht, wird ja immer komplexer selber. Also die Herstellung von Ordnung, die mit der Translation verbunden ist, die droht ja immer zu scheitern, wenn man immer wieder auf Messanomalien stößt. Also es ist schon ein gewisser Angriff auf das psychologische Selbstverständnis, auf das psychologische Objektivitätsideal. Aber nun haben wir Eine andere Entwicklung, die einsetzt mit dieser Ausdifferenzierung, nämlich dass man plötzlich, das sieht man hier unten, man hat hier plötzlich einzelne Hirnsysteme, die mit diesen einzelnen Gedächtnisleistungen verknüpft werden. Also man kann plötzlich setzt eben das ein, was wir unter Biologisierung verstehen, man kann diese Gedächtnisleistungen, versucht die an spezifische Hirnregionen zu binden, sodass man sagen kann, okay, also man hat eben, haben auch gehört, man hat eben den Hippocampus, der eher für das explizite Gedächtnis zuständig ist, man hat die Amygdala, die wahrscheinlich für das emotionale Gedächtnis zuständig ist. Und meine These ist nun, dass die Ausdifferenzierung das eigentlich auch erst möglich gemacht hat, weil nämlich, also es sind mehrere Gründe, also einen habe ich genannt mit dem Patient HM, wenn man plötzlich erstmal diese Ausdifferenzierung mit Patienten begonnen hat, die Läsionen in bestimmten Hirnregionen hatten, und man ist eben deshalb hat eine Korrelation herstellen können zwischen Hirnregion und Gedächtnisleistung. Ein zweiter Grund, inwiefern das die Biologisierung befördert, hängt damit zusammen, dass man natürlich immer schärfer voneinander abgegrenzte Operationen hier definiert hat, die dann natürlich immer klar voneinander abgegrenzte Leistungen umfassen, was natürlich wiederum die Chance erhöht, dass man bestimmte Hirnregionen aufspüren kann, die möglicherweise impliziert sind. Und der dritte Punkt ist, dass diese Ausdifferenzierung eigentlich die Kluft zwischen Humanforschung, Gedächtnis und Tierforschung, Gedächtnis geschlossen hat, größtenteils durch die Postulation des impliziten Gedächtnisses. Das haben wir ja auch vorher gehört, weil es ist einfach unglaublich schwierig natürlich, wenn man vom Gedächtnis als einen komplexen, ans Bewusstsein und an die Sprache gebundenen Gegenstand ausgeht, Tierforschung zu rechtfertigen. Wie soll so etwas bei Tieren erfassbar sein? Nun hat man das implizite Gedächtnis und damit, also auch unbewusste Gedächtnisinhalte, und damit kann man die Tierexperimente wesentlich besser rechtfertigen. Hier ein Schema eines solchen, also ein grundlegendes Schema, wie so ein Tierexperiment abläuft, das jetzt nicht prozessual gesehen, sondern einfach nochmal zur Illustration, da haben wir auch im Vortrag vorher natürlich viel dazu gehört, also man sieht, man hat oben eine Ratte, die hat eine bestimmte Lernaufgabe zu erledigen. Auch hier ist natürlich so, dass diese Psychologisierung, also diese Einschränkung von Gedächtnis auf Lernleistung eigentlich, die im Rahmen der Psychologisierung von Gedächtnis verbunden ist, dass die natürlich die Hürde von Tierexperimenten schon mal drastisch reduziert, weil lernen können Tiere auch, aber man ist jetzt natürlich unsicher, ob Tiere auch komplexe autobiografische Erinnerungen haben. Die Ratten, die haben dann bestimmte Lernaufgaben zu verführen, zum Beispiel sequenzielles Lernen, dann gräbt man sich eben immer tiefer in die biologischen Strukturen vor, durch Manipulationen, durch Knockout-Experimente und so weiter, und kann dann natürlich relativ klare Korrelationen herstellen zwischen einzelnen Prozessen, Gedächtnisprozessen, biologischen Prozessen, die man blockiert hat, und den entsprechenden Leistungen, und hat dann Hypothesen darüber, welche molekularen Maschinerien eventuell verantwortlich sein könnten. Worum es mir nun aber geht, also wenn man mit, normalerweise redet man eben auch im Rahmen der Biologisierung immer von der biologischen Fundierung von Gedächtnis. Und ich denke, das ist das implizit oder suggeriert etwas, was nicht ganz richtig ist. Denn alles steckt im Phänotypen, da müssen Sie einfach möglichst so gut gemessen haben, dass Sie sich sicher sind, dass Sie das Wahre bestimmt haben. Man sieht immer die Biologie, aber letztlich ist es der Phänotyp, der wichtig ist, nicht die Genetik. Das ist ein Zitat aus einem Interview mit einem Humangenetiker. Das kann man aber, glaube ich, eins zu eins auch auf die Tierforschung übertragen. Also wenn man natürlich, und das macht die Grafik auch deutlich, wenn man oben etwas Falsches misst, dann wird man auch unten zu Ergebnissen kommen, die natürlich nicht im Sinne des Experiments dann sind. Also alles hängt sozusagen von den psychologischen Methoden ab, mit denen der Phänotyp, der Gedächtnisphänotyp bestimmt wird. Das macht die Grafik ein bisschen deutlich, es geht ja von oben immer stärker runter, aber ich würde meinen, dass eben die Rede von einem, das hat auch ein einer meiner Interviewpartner gemeint, eigentlich ist es die Rede vom Verhaltensfundament viel angemessener. Gut, dann komme ich schon zur Zusammenfassung. Ich möchte nochmal die wichtigsten Punkte kurz zusammenfassen. Also ich habe argumentiert, dass die psychologischen Methoden die Translation von Gedächtnis in ein messbares wissenschaftliches Objekt leisten, also in ein hartes Objekt, und dass jedoch im Rahmen dieser Psychologisierung es zu einer zunehmenden Ausdifferenzierung dieses Gegenstandsgedächtnis gekommen ist, der mit den Methoden, mit den angewandten, mit diesen Translationsprozessen selber zusammenhängt, also eine zunehmende Ausdifferenzierung, dass dadurch natürlich das Hyperobjektivitätsideal der Psychologie zumindest inhärent auch bedroht ist. Also es ist eine psychologische Theorie des Gedächtnisses, gibt es nicht mehr, es gibt einfach nur, man kann Theorien zum impliziten Gedächtnis aufstellen, zum expliziten, aber es ist sehr schwierig, überhaupt noch allgemein etwas über Gedächtnis auszusagen. Die biologischen Wissenschaften versprechen nun aber eine Objektivierung des Gedächtnisses auf der neuronalen Ebene. Das ist der Anspruch, den die Neuropsychologie hat. Und ich glaube auch, was ich aus meinen Interviews so den Eindruck gewonnen hatte, auch dass viele Psychologen sich sehr viel von der Biologisierung von Gedächtnis versprechen, gerade auch, weil sie eben sehen, dass ihre Methoden eben an gewisse Grenzen stoßen, dass man immer auf immer weitere Messanomalien stößt, die dann zu einer weiteren Ausdifferenzierung des Gegenstands führen. Also ein berühmter Gedächtnisforscher hat letzthin einmal versucht, alle Gedächtnisarten, die ihm so begegnet sind, in seiner Forschungspraxis aufzuzählen, ist auf 256 gestoßen. Also man sieht schon, das ist eine unglaubliche Komplexität, die dadurch entsteht. Und die biologischen Wissenschaften versprechen natürlich und haben das Versprechen, dass sie hier zu einer Objektivierung auf einer anderen Ebene führen des Forschungsgegenstandes. Und dann ist eben die These, die ich am Anfang auch schon erwähnt habe, dass Psychologisierung und Biologisierung in diesem Sinne aufeinander bezogene Entwicklungen sind, dass Gedächtniskonstruktion, also so wie es in der heutigen Forschungspraxis konstruiert wird, eben ein Koprodukt ist von Psychologie und Biologie, von psychologischen Methoden und biologischen Methoden, und dass man eben von einer Mind-Brain-Entity sprechen kann. Okay, damit bin ich am Ende und ja, bin gespannt auf die Diskussion. Vielen Dank. Ja, ich wollte mal fragen, aber weil du jetzt eben meintest, dass die Psychologie da eben sich so etwas auf den Rückzug sieht und sagt, wir können zum Beispiel über das Gedächtnis keine psychologischen Hypothesen mehr machen, weil es jetzt eher auch biologische Hypothesen gibt. Wollte ich fragen, ob das denn aber so ein Widerspruch ist, ob man nicht zum Beispiel auch alte psychologische Hypothesen durchaus durch biologische Erkenntnisse noch verstärken oder überprüfen kann. Also ich denke zum Beispiel an ein relatives Low-Level-Thema, Wahrnehmungspsychologie, wo man ja zum Beispiel früher, also wo man sich ja zum Beispiel lange Zeit eigentlich vor der Biologie die Gestaltgesetze entdeckt hat und dann ja, soweit ich weiß, tatsächlich später konkrete neuronale Strukturen gefunden hat, die sozusagen Teile genau dieser Gestaltgesetze eigentlich umgesetzt haben. Also da war es sehr glücklich, weil tatsächlich wirklich genau neuronale Strukturen existiert haben, die das machen. Das ist sicherlich nicht immer der Fall. Aber ich meine, dass das deswegen noch nicht unbedingt so ein Widerspruch sein muss. Biologie und Psychologie meinst du? Ja, genau. Ja, die Frage ist, wie man diesen Link herstellt. Das ist ja immer der kritische Moment. Also wie weiß man, ob eine neuronale Struktur für eine psychologische Kategorie wichtig ist? Und ist das eine psychologische Frage, ist das eine biologische Frage? Und das sind natürlich Fragen, die heftig diskutiert werden, aber ich bin mir nicht sicher, es ist immer eine Frage der Methodik, die man dann genau angucken muss, wie solche Aussagen getroffen werden, wo man natürlich aufpassen muss, eben, ist das wirklich zulässig, würde ich jetzt mal sagen. Also prinzipiell würde ich sagen, dass es schon unterschiedliche Kategorien sind, ob man von einer psychologischen Kategorie ausgeht oder von einer biologischen Kategorie. Das sieht man ja auch innerhalb der Psychologie, je nachdem, welcher Schule man angehört, sind die Rechtfertigungsmechanismen und die Begründungsmechanismen teilweise ganz andere, sodass es eigentlich inkommensurabel ist. Also ich kann dazu jetzt nicht so, ich würde auch nicht sagen, dass es ein prinzipieller Gegenstand ist, sondern dass das immer eine Frage ist, die man konkret anschauen müsste, wie solche Korrelationen oder Verbindungen dann hergestellt werden. Ja, man könnte ja, man muss ja, aber in jedem Fall kann man ja schon vielleicht versuchen, objektiv biologisch halt herauszufinden, ob man etwas zum Beispiel überhaupt auf biologische Mechanismen direkt zurückführen kann oder ob es höherwertige Prozesse sind, die überhaupt keine direkte biologische Entsprechung haben. Also ich meine eben durch Messverfahren und so weiter, da kann man ja schon die Messverfahren können natürlich auch. Also ich meine, die Frage ist immer, was bestimmst du? Das Konstrukt ist ja wieder ein psychologisches und das ist ja nicht im Rahmen der Biologie definiert, sondern im Rahmen der Psychologie und der Link ist entscheidend. Ja, das kann ich auch. Ich habe mich selber jetzt auf die Liste gestellt, so ist auch da kein. Könntest du nochmal zurück zu deinem Schlussfolgerung gehen, deine Folie? Also ich hatte zwei Anmerkungen. Einmal eine psychologische Theorie des Gedächtnisses, jedoch aufgrund der Ausdifferenzierung des Gegenstandes in weite Ferne gerückt. Du hast zwar gesagt, dass die Objektivierung damit schwierig wird, aber ich würde dem vielleicht entgegenstellen, es ist gerade Aufgabe der Psychologen, an dieser Ausdifferenzierung zu arbeiten und dann eben nicht Gedächtnis an sich zu objektivieren. Sondern wenn es darum geht, Testverfahren zu entwickeln, dann eben die unterschiedlichen Gedächtnissysteme, die man identifiziert hat oder benannt hat oder einfach nur als Konstrukt benannt hat, versuchen die zu objektivieren und dann halt Tests, die unterscheiden können zwischen den unterschiedlichen Gedächtnisarten zu unterscheiden, wie es ja auch bei HM der Fall war, dass man gesagt hat, in dem einen Test ist beeinträchtigt, der andere Test ist nicht beeinträchtigt. Und dann das Zweite, das geht auch in dieselbe Richtung, dass ja eigentlich das Ganze nicht an die Biologen abgegeben wird, sondern dass die Biologen ja, so ist zumindest meine Erfahrung, wir arbeiten sehr oft interdisziplinär, bei mir in der Arbeitsgruppe sind die Hälfte Biologen oder Humanbiologen, die da arbeiten, dass oft so ist, dass wir als Psychologen diese Tests entwickeln können, dass wir als Psychologen diese Systeme entwerfen können, wie du es zu Anfang gezeigt hattest, das war Dr. von Morris dann das Gedächtnissystem, wie das aufgegliedert ist in implizit, explizit und sich weiter ausdifferenziert. Das ist das, was wir Psychologen machen können, haben allerdings keine Ahnung von der Biologie. Umgekehrt dann, welche Transmittersysteme, welche Strukturen sind dafür relevant. Dafür holen wir uns dann oft die Biologen oder zumindest die biologischen Methoden heran, von denen wir als Psychologen wenig Ahnung haben. Dass das dann hier eher zusammenläuft und nicht die Arbeit von dem Psychologen an den Biologen abgegeben wird. Ja, genau, das ist auf jeden Fall, also zum Ersten, weiß nicht, ob ich dich da richtig verstanden habe. Mit der Objektivierung, dass die nicht aufhört, sondern dass die Objektivierung jetzt, ich versuche jetzt nicht mehr Gedächtnis zu objektivieren, sondern ich versuche jetzt implizit das Gedächtnis zu objektivieren. Ja, genau, das ist ja genau, das kam ja auch in einem Zitat zum Ausdruck, dass, okay. dass man das natürlich so rechtfertigt, aber ich habe doch den Eindruck, den ich jetzt hier nicht mit Material belegen kann, sondern aus meinen Interviews gewonnen habe und auch aus der Fachliteratur, dass viele Psychologen diese Entwicklung, diese Ausdifferenzierung doch sehr zum Anlass nehmen, ihre Fach- und die psychologische Gedächtnisforschung eben auch sich bemüßigt fühlen, sich zu rechtfertigen, was da überhaupt passiert. Also ist die wissenschaftliche Basis von der psychologischen Gedächtnisforschung noch gegeben, wenn wir feststellen müssen, dass mit den Tests, die Konstrukte, mit denen wir vor ein paar Jahren gearbeitet haben, eigentlich gar nicht einheitliche Konstrukte sind, sondern sie immer weiter eben ausfransen. Das ist so ein Eindruck, den ich gewonnen habe. Mit der Kooperation, das ist klar, das kann man nicht mehr so eindeutig trennen, aber das ist ja genau das, was ich mit der Biologisierung von Gedächtnis ein bisschen meine. Also dass diese Trennung eigentlich aufgehoben wird, sondern dass immer mehr Biologen oder Psychologen sich eben auch auf biologisches Wissen beziehen müssen. Also du machst das ja auch. In deinem Vortrag sind ja auch ziemlich viele, ist ja eigentlich mehr von Hirnstrukturen die Rede gewesen, als von psychologischen Kategorien. Ein psychologischer Mechanismus, das sequenzielle Lernen, da ist doch Biologie. Genau, aber das meine ich ein bisschen damit. Also diese... Das ist auch eine Form der Objektivierung natürlich. Du suchst dir einen Ort dafür aus und einen. Ja. Da gehört aber ja dann auch dazu, warum das so ist, liegt ja nicht nur im Interesse der Forscher sozusagen, sondern es liegt ja auch in der Verteilung der Drittmittel, also der Forschungsgelder. Und davon und davon, wer sozusagen die Drittmittelgeber sind und was für Interessen die verfolgen. Und das natürlich eine Biologisierung, wenn man jetzt zum Beispiel dann mit Gedächtnis, dann geht es, weiß nicht, um Alzheimer oder irgendwas, irgendwelche Krankheiten mit Gedächtnis, und dann geht eine Biologisierung dahin, dass es nicht, dass man das medikamentös behandelt, und das ist ein sehr großer Markt und sehr viel Geld, und sozusagen unabhängig davon kann man das gar nicht, und da wäre halt dann auch der gesellschaftliche Aspekt sozusagen, kann man das überhaupt nicht sehen, also da. Ja, und das ist das, was ich mit Translation oder mit dem soziotechnischen Netzwerk meinte, also die vielleicht habe ich das habe ich nicht auf die Liste genommen, aber das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, wo kommt das Geld her und so ein Netzwerk, wenn es einmal etabliert ist, und natürlich dann sind das bestimmte Trends, die sich in der Forschung auch aufmachen, die sich selber natürlich dann durch Drittmittel und so weiter stabilisieren. Das ist ja quasi auch Konditionierung der Wissenschaftler, und zum Beispiel gibt es ja auch sowas, was ich letztens gelesen habe, dass es sogar in der Literaturwissenschaft, dass, weil jetzt kein Geld mehr für Geisteswissenschaften da ist, weil es halt alles auf Drittmittelforschung, dass selbst literaturwissenschaftliche Institute jetzt FMRT-Forschung machen zum Beispiel, was ja auch, die dann halt irgendwelche Experimente mit Literatur lesen in MRT, und das quasi alles in diese Richtung geht, wo das, weil es halt darum geht, wer das bezahlt, und nur noch das bezahlt, solche Art von Forschung, also biologistische Forschung bezahlt wird. Okay. Eins, zwei, drei. Dazu finde ich auch nochmal interessant, wenn man jetzt nicht als Beispiel nicht Alzheimer nimmt, sondern psychische Krankheiten, weil Psychopharmaka sind ja auch immer sehr beliebt. Und ich bin da sehr kritisch gegenüber Psychopharmaka, vor allem, weil da dann auch wieder dieses Normative, was du eben auch in dem Vortrag in Bezug auf andere Sachen erwähnt hattest, da haben wir gestern auch irgendwie kurz drüber gesprochen, ich weiß jetzt gar nicht mehr in welchem Kontext, aber das ja, ich glaube, da geht es auch heute noch in einem anderen Workshop rum, hier mit Medikalisierung von Depressionen, das hatte mich auch mal interessiert, was die Frau dazu zu sagen hat, weil ich glaube, das ist schon auch ein großes Problem, dass man erstmal, also diese Stigmatisierung, die halt mit psychischen Krankheiten immer einhergeht, und also zum Beispiel ADHS ist ja auch so was Kritisches, wo sich die Forscher auch nicht einig sind. Ist das überhaupt eine Krankheit oder ist das vielleicht einfach ein Persönlichkeitsmerkmal, was bestimmte Leute haben und einfach individuell verschieden? Ne? Und ich denke, da gibt es echt auch so Grenzen irgendwie, die man ganz verschieden setzen kann, und wenn das dann wieder mit Interessen verbunden ist, die Leute möglichst zuzudrücken, um seine Medikamente zu verkaufen, finde ich auch sehr, also muss man echt aufpassen. Ne? Vor allem halt auch, weil hinter diesem Markt der Psychopharmaka steckt ja auch wieder ein Interesse, ne? Also ein politisches Interesse, die Leute ruhig zu stellen und nicht womöglich irgendwie aufzubegehren, wenn sie unter bestimmten Sachen leiden. Vielleicht ein Punkt einfach dazu. Also ich denke, die Wirklichkeit ist wahrscheinlich auch hier ein bisschen komplexer, als du jetzt das mit deiner kritischen Perspektive darstellst, weil viele Patienten fühlen sich erlöst, wenn sie eine Diagnose haben. Also man kann nicht nur einfach sagen, es ist eine Stigmatisierung. Aber das würde ich auch wieder psychologisch hinterfragen. Warum fühlen die sich denn erlöst? Weil sie ja auch unter einem gewissen Druck stehen, ne? Von Seiten der Gesellschaft. Ja, gut, da gibt es unterschiedliche Ursachen. Aber ich denke einfach, dass man es nicht, also man muss, glaube ich, mir geht es nicht darum, die Wissenschaft so als ein Machtapparat, also in ein negatives Machtapparat zu darzustellen. Nee, ich würde das auch nicht nur so sehen. Also das, dann habe ich falsch verstanden, also, oder habe ich vielleicht unklar rübergebracht. Also ich habe jetzt nur das Kritische gesagt. Aber grundsätzlich sehe ich das schon auch so. Also ich würde nicht sagen, alle Diagnosen sind scheiße. Ich sehe das schon so mit ICD-10 und DCM4 war das, ne? Ob man das alles so, ne, also dann finde ich halt auch, muss man, das ist immer so, da gibt es so Grauzonen. Ich würde weder sagen, das ist alles scheiße, noch würde ich sagen, das ist genau richtig so, sondern ich finde, man muss immer kritisch sein und so versuchen, so Grundsachen erstmal zu erfassen und dann trotzdem immer noch offen zu sein, dass jeder Mensch halt verschieden ist und wir alle Subjekte sind, so, ne? Vor allem halt auch, dass man nicht so als Versuchskaninchen betrachtet wird oder als Fall. Ne? Und also dass dann die Forschung einen Menschen nicht immer so behandelt, also nicht gleich mit der ganzen Theorie auf den Einzelnen zukommt, sondern sich erstmal anguckt, was da ist. Also das ist ja eigentlich auch immer dieses wissenschaftliche Ideal, dass man versucht, unvoreingenommen, was ja eigentlich unmöglich ist für einen Menschen, aber so gut wie möglich das zu sehen, was da ist und nicht mit irgendwelchen Voreinstellungen da dran zu gehen. Also. Ja. Darf ich kurz anfangen? 1, 2, 3, 4, 5. Zwei Sachen sind mir aufgefallen. Das erste, du verwendest die Begriffe Biologisierung, Psychologisierung positiv. Ich kenne die eigentlich nur in einem kritischen Sinne. Also eine Biologisierung ist für mich etwas, wenn etwas nicht biologisch zu erklärendes biologisch erklärt wird. Mhm. Das wäre eine Kritik daran, dass etwas Spezifisches mit unspezifischen Mitteln erklärt wird, oder genauso Psychologisierung, dass mit entsprechenden psychologischen Mitteln etwas erklärt wird, was auf dieser Ebene nicht erklärbar ist. Mhm. Aber du verwendest es im Sinne von die Biologie nutzend, die Psychologie nutzend. Ich verwende es eigentlich neutral, also einfach als einen Objektivierungsprozess und Konstruktionsprozess. Ich würde nie die Aussage machen, dass ich weiß, wie die Dinge wirklich sind. Also meine Perspektive ist die des empirischen Wissenschaftsforschers. Ich gucke, werden bestimmte Gegenstände gemacht. Und Biologisierung heißt bei mir, dass bestimmte Gegenstände mit biologischen Kategorien erklärt und in der biologischen Praxis eigentlich hergestellt werden. Das könnte also eine kritische Perspektive einschließen, wenn du dann feststellst, dass das eigentlich unangemessen ist. Die empirische Wissenschaftsforschung hat durchaus auch kritische Impulse, aber das ist irgendwie nicht so das, was ich bei mir jetzt stark mache. Ja. Aber die Frage ist immer, wie entscheidet man, was angemessen ist und was unangemessen, aus welcher Perspektive, wenn man sich selber gegenüber so wiederum sehr kritisch ist und diese Fragen sehr genau überlegt, dann kann man das vielleicht machen. Aber ja, genau, es geht ja darum, dann auch darzustellen, aus welcher Perspektive argumentiere ich, um welchen Gegenstand geht es. Genau, ist diese Art des Umgehens gegenstandsangemessen, gegenstandsadäquat? Ja. Und bei der Frage des Gedächtnisses, das wäre dann meine zweite Anmerkung oder zweiter Kommentar, das ist eben die Frage, was heißt das Objektivierung? Gedächtnis, ist das etwas, was unter einem Objekt zu fassen ist, oder ist das etwas, was jeweils mich betrifft, jeweils mein Gedächtnis, was also ein subjektiver Tatbestand ist? Wenn du von einer psychologischen Theorie sprichst, würde ich sagen, dass das nur unter dem Begriff des Subjekts zu fassen wäre. In dem Sinne müsste das Kriterium für Objektivierung eines sein, was nicht Biologisierung sein kann. Was nicht mit den Mitteln der Biologie zu klären wäre, weil nämlich dort das spezifische Niveau des Menschen, seine gesellschaftliche Natur etc., der Möglichkeit, sich zu den Dingen zu verhalten, Erinnerungen und so weiter, die haben was mit der Spezifik des Menschen zu tun, die sind dort eben nicht abbildbar, nicht darstellbar. Ich kann aber auch das Gedächtnis unter dem Begriff des Objekts fassen und kann dann sagen, unter dem Begriff des Objekts gibt diese oder jene angemessenen Verfahren, aber die sind dann in ihrer Erkenntnisreichweite in der Weise begrenzt. Und deswegen habe ich Probleme, wenn du von der psychologischen Theorie und gleichzeitig von Objektivierung sprichst. Ich glaube, das ist ein Widerspruch. Gut, der Begriff psychologische Theorie ist wahrscheinlich etwas unsauber, ja. Wenn wir den mal weglassen, sind Sie damit einverstanden im Rest? Oder? Also das, an dem will ich mich nicht aufhängen, aber ich glaube, wir haben ein bisschen eine andere Perspektive auf den, was hier passiert. Also meine Perspektive ist erstmal wirklich empirisch beschreibend, deskriptiv. Ich will nicht von bestimmten Setzungen ausgehen, was eine psychologische Theorie ist, sondern ich möchte beobachten, wie Gedächtnis als ein psychologischer Gegenstand in bestimmten Forschungspraktiken gemacht wird. Das ist meine Perspektive und da muss ich natürlich möglichst, gut, da kommen dann auch wieder in wissenschaftstheoretische Fragen rein, aber man muss möglichst naiv versuchen, an diese Sache ranzugehen. Das ist, und nicht eben vorauszusetzen, was verstehe ich unter einer psychologischen Theorie. Also das ist nicht meine Herangehensweise, jetzt einfach in dem spezifischen Fall. Ich frage mich, wenn Darf ich kurz eine Erinnerung zu machen? Also ich will nochmal darauf hinweisen, dass wir hier zweimal Forschung vorgestellt haben, die beide nicht kritisch-psychologisch ist. Also wir können jetzt weder bei mir noch bei dir irgendwie versuchen, da jetzt die kritische Psychologie als Grundlage davon anzunehmen. Wir können höchstens versuchen, das Ganze kritisch-psychologisch jetzt nochmal zu reflektieren. Ja, genau. Aber wenn jetzt hier Psychologie beschrieben wird, geht man natürlich da erstmal von dem, was wir als kritische Psychologen dann bürgerliche Psychologie nennen, von aus, weil das ist die Psychologie, wie sie derzeit vorfindlich ist. Das war kurz Anmerkung dazu zu unseren Forschungen jetzt, nicht kritisch-psychologisch in beiden Fällen. Wenn es nicht so ist, dass man erstmal psychologisieren soll und nachher biologisieren, wie wirst du sonst die Forschung betreiben? Ich habe den ersten Teil der Frage nicht ganz verstanden, meinst, akustisch. Du meinst, halt das nicht adäquat, Gedächtnis als Konstrukt erstmal so zu objektivieren, dass er so in kleinen Sachen zersplittern wird? Das finde ich nicht adäquat, meinst du? Oder? Ja, das wurde gerade kritisiert oder das wurde nur beschrieben. Nee, das ist nur eine Feststellung, was passiert ist. Also ob ich das adäquat finde, ist gar... Ob ich eine Formulierung gebraucht habe, die das nahelegt, aber erstmal möchte ich das nicht so aus meiner Perspektive so bewerten, sondern nur feststellen. Gibt es eine andere Möglichkeit, mit diesen Konstrukten zu hantieren? Mit welchen Konstrukten meinst du? Ja, ganz viele. Ganz viele. Psychoanalyse. Ganz andere Konzepte. Kunst, es gibt das kollektive Gedächtnis, also es gibt das ganze Kulturtheorie und so weiter. Es gibt unendlich viele andere Konstruktionen von Gedächtnis in dem Sinne. Das ist jetzt eine, die sehr dominant ist in der, und das ist auch, das kann man kritisieren, wenn man, also die kritischen Position, die ich einnehmen kann, ist zu sagen, ich beschreibe, wie dieses Dominante, was verallgemeinert wird eigentlich als das Gedächtnis, nämlich in wissenschaftlichen Forschungspraxis, dass es eben eventuell auf was für kontingenten Entscheidungen diese Konstruktion beruhen, dass es unter Umständen eben auch anders sein könnte. Das ist die Kritik, die ich machen kann oder machen will. Aber ich möchte nicht normativ angehen und sagen, das ist schlecht oder so, sondern es ist eine unter vielen Möglichkeiten. Ja, also, ich wollte eigentlich ursprünglich etwas zu Ihrem Vortrag sagen, mit dem Psychopharmaka und so weiter. Also ich finde, das sind vielleicht zwei unterschiedliche Aspekte auch der Biologisierung, die man aber meiner Meinung nach etwas trennen kann. Und zwar eben, ich meine, wir haben jetzt ja einmal darüber gesprochen, dass zum Beispiel das Gedächtnis als solches jetzt eben ausdifferenziert wurde, verschiedene Arten von Gedächtnis. Und dann aber eben dann versucht wird, da so eine Art objektive Performance-Messung durchzuführen. Und ich meine, ich halte zum Beispiel, also das eine ist ja erstmal ja reine, so empirisch wie möglich, reine Informationsgewinnung über die Funktionsweise. Aber also das hat ja erstmal, sagt ja, ist ja erstmal nicht wertend. Das ist ja erstmal, sagt ja nichts darüber aus, ob jetzt etwas normal funktioniert oder nicht normal. Und das, denke ich, ist zum Beispiel etwas anderes, als jetzt eben, wo man dann, wenn man dann versuchen möchte, zum Beispiel mit Psychopharmaka oder so etwas, dann eben durch irgendwelche ziemlich willkürlich ermittelten Statistiken dann bestimmte Zustände als normal oder nicht normal einzuordnen und dann zu sagen, wir müssen da jetzt was reparieren. Also das finde ich, das sind zwei unterschiedliche Sachen, wo ich sagen würde, dass man das erste vielleicht durchaus in Ordnung ist und das zweite vielleicht durchaus zu kritisieren ist. Ist jetzt Anmerkung zu, ich muss das weiter hinzufügen. Zweimal. Nee, ich auch nicht. Ja. Nee, also ich kann vielleicht noch kurz sagen, also wenn es auf meinen Vortrag bezogen ist, man könnte jetzt natürlich schauen, lässt sich dieses sequentielle Lernen mit Entwurf wiederherstellen oder nicht. Aber letztendlich ist das dann eine Erkenntnis, zu der man sich dann als Mensch wieder verhalten kann. Man kann dann als, also sich bewusst dazu verhalten, würde dann im Humanbereich wieder heißen, dass ich individuell als Parkinson-Patient mich zu meiner Erkrankung so verhalten kann, dass ich sage, ich nehme jetzt entweder Europa, weil ich hoffe, dass ich dann Autofahren wieder zum Beispiel lernen kann oder dass ich weiterhin Klavier spielen kann, nehme dafür die Nebenwirkungen, die das eventuell hat, in Kauf, oder ich sage, die Nebenwirkungen zu heftig und ich nehme es lieber nicht, ich liefere dann höchstens Informationen, Europa könnte helfen und das Individuum dem es helfen könnte, kann sich dann aufgrund dieser Informationen nicht die bewusst dazu verhalten, das zu überlegen. Das ist die einzige Ergänzung, die ich dazu mache. Eben aber unabhängig davon, ob sozusagen jetzt es eine Empfehlung geben sollte, nach dem Raum, du solltest jetzt unbedingt das nehmen, weil du hast ein Defizit oder sowas in der Art, würde ja eben diese Gefahrenforschung erstmal überhaupt die Möglichkeit geben, das, diesen Zusammenhang zu erkennen und sich überhaupt dazu zu verhalten. Genau. Und entsprechend ist das dann vielleicht auch. Genau. Oder zum Beispiel auch von der Empfehlung, jemand, der Parkinson hat, würde ich nicht empfehlen, aufgrund der Erkenntnisse, die ich habe, zum Beispiel das Autofahren neu zu lernen. Und ich sagen würde, die automatisierten Abläufe, die dafür nötig sind, und was beim Autofahren enorm wichtig ist, dass die ohne bewusste Verarbeitung ablaufen, weil ich mich eben auf die Straße konzentrieren muss, ist eingeschränkt möglich und daher ist es da vielleicht dann abzulehnen, Autofahren zu lernen. Das wäre eine Empfehlung, die ich aussprechen könnte, die dann natürlich auch die im Humanexperiment nochmal validiert werden müssen, bevor daraus dann Empfehlungen für den humanen Bereich getroffen werden müssen. Ja, da hinten. Ich habe noch 1, 2, 3 und 4. Also ich hatte bei dieser, ich finde bei dieser Biologisierungsdebatte immer so ein bisschen kritisch, dass man das, dass man praktisch Psychologie und Biologie oder Mind and Brain, wie du es bezeichnest, immer oder oft als zwei Punkte bezeichnet, die nichts miteinander zu tun haben. Aber eigentlich ist es das Gleiche, weil jeder Prozess, wenn ich jetzt spreche und denke und Gedächtnisaufbau, passiert automatisch auch was Biologisches bei mir. Das kann man nicht voneinander trennen. Und also diese Debatte auch um Subjekt und Objekt einfach immer ein bisschen sehr künstlich finde, weil wie du es auch schreibst in deinem letzten Punkt, Psychologisierung und Biologisierung sind aufeinander bezogene Entwicklungen. Es hängt einfach miteinander zusammen. Und wenn eine Person depressiv ist, weil sie zum Beispiel Probleme in ihrer Beziehung hat, dann schlägt sich das logischerweise im Gehirn wieder. Und wenn dann diese Person von mir Serotonin wie Aufnahmehemmer bekommt und es geht ihr, und dadurch verändere ich Gehirnprozesse, schlägt sich das notwendigerweise auch in ihrer Beziehung wieder. Das kann man voneinander trennen. Aber das heißt nicht, dass das die gleichen Dinge sind. Aber es betrifft ja, also das Erleben, was eine Person erlebt, hat ein biologisches Korrelat. Das ist eine Behauptung. Das ist eine Behauptung. Das hängt miteinander zusammen. Aber wie? Also das ist eine klassisches Thema aus der Leib-Seele-Debatte, würde ich mal behaupten. Das ist ein philosophischer Punkt, da kann man lange darüber diskutieren. Es ist auf jeden Fall fraglich, ob man das einfach so behaupten kann, dass jeder psychische Zustand ein neuronales Korrelat hat. Das ist auch wieder die Frage der Methoden, wie stellt man das fest, die man natürlich aus unterschiedlichen Blickwinkeln auch kritisch hinterfragen kann. Ich würde das nicht einfach so postulieren wollen. Das ist ein Postulat, was im Rahmen der Biologie oder in der Neuropsychologie natürlich gerne gemacht wird, aber würde ich erstmal sehr kritisch sehen, wenn das jemand einfach so behauptet. Und ich glaube, auch die meisten Wissenschaftler selber würden das auch nie so einfach behaupten. Das heißt, das ist ein Gedanke für dich. Naja, der hat, kommt drauf an. Also, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Auf jeden Fall kein Hirnzustand. Also, wenn ich an einen Gedanke denke, dann denke ich nicht an mein Gehirn. Ich meine nicht Gedanke auf das Gehirn bezogen, aber ein Gedanke beinhaltet eine elektrische Aktivität im Gehirn. Auch, nicht nur, aber auch. Sodass es nicht voneinander lösbar ist. Natürlich, ja, natürlich. Aber das heißt nicht, also die elektrische Aktivität im Gehirn ist ja auch nicht etwas, ist ja auch ein Konstrukt, ein wissenschaftliches Konstrukt. Wie stellst du eine elektrische Aktivität im Gehirn fest? Das sind Messerapparaturen, die gebraucht werden, das sind bestimmte experimentelle Paradigmen, die gebraucht werden. Das ist nicht einfach da. Und das ist auch ein Konstrukt, das in einer bestimmten Forschungspraxis entstanden wurde. Es gab andere, ganz andere Vorstellungen, wie man Gedanken erklären kann, Geschichte der 2000 Jahre, Kulturgeschichte des Westens. Das ist eine, die in den letzten 150 Jahren sehr einflussreich war. Aber wie gesagt, also meine Perspektive ist dann immer, solche Objekte zu hinterfragen auf die sogenannte Praxisperspektive, also auf die Frage, wie werden die Objekte gemacht. Also das, wenn man sagt, dass ein Gedanke ist elektrische Aktivität oder hat eine elektrische Aktivität im Gehirn, eine Entsprechung, dann ist das eine Aussage, die auf ganz komplexen Prozessen beruht, wissenschaftlichen Prozessen, die vielleicht auch teilweise sehr umstritten war. Und das kann man alles natürlich hinterfragen. Wie wurden solche Aussagen, wie hat sich das entwickelt, dass solche Aussagen als so selbstverständlich gelten? kann man nicht, glaube ich, muss man. Ja, also mein Beitrag, der wurde ins Buch schon von einem angeschnitten, aber ich kann das kurz zusammenfassen. Also diese Ausdifferenzierung des Themas Gedächtnis, den ich auch nicht als Nachteil empfinde, sondern durch die Psychologisierung und Biologisierung, sondern eher als Chance, dieses Thema wirklich allumfassend zu verstehen. Außerdem gibt es ja nicht nur eine Psychologisierung und Biologisierung, zum Beispiel auch, es gibt auch eine Pädagogisierung oder Historisierung des Themas. Und das Thema eignet sich wie kaum ein anderes, interdisziplinär zu bearbeiten. Und das ist auch die Chance, die in diesem Thema drin sind, nicht ein Nachteil. Ja, und lassen wir doch die einzelnen Wissenschaften rankommen und gucken, wie man dann ja, so einen muss, nicht objektiv im Sinne von empirischen Aussagen sind, aber alles enthalten, auch qualitative Aussagen. Bin ich vollkommen einverstanden. Ich sage hier immer wieder ein bisschen das Gleiche. Also ich habe keine normative Perspektive. Ich will, kann nicht sagen, dass das ein Nachteil ist. Okay. Das ist... Also was mich ein bisschen stört, ist sozusagen eine Darstellung, dass dann deine wissenschaftliche Arbeit auch vielleicht davor, dass das quasi objektiv und interessenlos sei. Und das ist ja auch ein Teil von der kritischen Psychologie oder ein Teil von auf jeden Fall aus einer Einführung steht, dass Wissenschaft, dass keine, also jede Wissenschaft oder Wissenschaftlichkeit, die behauptet, objektiv zu sein und keine Interessen, also keine Interessen für einzelne oder gesellschaftliche Gruppen zu verfolgen, im Sinne des bestehenden Interessen verfolgt. Also das ist nicht, es gibt keine Objektivität unabhängig von gesellschaftlichen Interessen. Wenn man sozusagen alle Wissenschaft, die bürgerliche Wissenschaft behauptet das, dass sie keine Interessen verfolgt. Und darum ist es zum Beispiel auch nicht so, dass, würde ich sagen, es ist das völlig falsch zu sagen, mal jetzt zeigt diese Parkinson-Forschung, jetzt hat der Patient die Möglichkeit zu entscheiden, weil er das weiß. Das ist, kann man auch nicht unabhängig von den Interessen, die erstmal überhaupt dahinter stehen, diese Forschung zu machen und dazu behaupten, das gibt dann dem Patienten eine objektive Möglichkeit, ist stark vereinfacht. Und ich glaube nicht, dass ihm das wirklich eine objektive Möglichkeit ist, weil er dafür genau die Interessen dahinter erstmal kennen müsste. Und nicht, Wissenschaft ist nicht an sich objektiv. Also, das geht ein Problem nicht. Dieses Objektiv habe ich nie behauptet. Ich habe auch explizit darauf hingewiesen, dass man die Interessen und die gesellschaftlichen Einflüsse auf die Wissenschaft untersuchen muss. Und die Erkenntnis, was ich habe, dazu kann sich der Patient bewusst verhalten, habe ich gesagt. Es liefert ihm eine weitere Information. Dass die rein objektiv ist, das würde ich nie behaupten und habe ich auch nie behauptet. Es gibt jetzt sehr viele Forschungen, die gepusht wird zur ADHS und wie schön dann Ritalin ist. Da steckt natürlich die Pharmaindustrie dahinter und deren Interesse. Also das ist das, was reflektiert werden muss, was ich ganz genauso sehen würde. Und ich möchte betonen, dass ich nie sagen würde, meine Wissenschaft sei objektiv. Es ist was, wozu sich das Individuum dann bewusst verhalten kann. Es liefert eine zusätzliche Information, aber welche Wissenschaft letztendlich finanziert wird und wo ich meine Drittmittel herkriege, ob ich jetzt von der DFG kriege oder noch schlimmer von NAC oder was weiß ich, oder von Johnson & Johnson. Die versuchen natürlich, also ich würde fast so weit gehen, dass ADHS eine Modeerscheinung ist, die man ja noch auch diagnostiziert, weil die Pharmakonzerne dann ihre ADHS-Medikation und auch Testosteron absetzen können. Und dadurch so eine Erkrankung, wenn man plötzlich sich als Diagnose festsetzt und sprunghaft ansteigt. Und die Ärzte bekommen dann auch ihre schönen Leistungen und Werbegeschenke von der Pharmaindustrie, wenn sie diese Diagnose geben und die entsprechenden Medikamente verschreiben. Also objektiv ist da nichts von. Es ist an solchen Beispielen, wo Pharmaindustrie sich in Forschung einmischt oder selber Forschung produziert oder beeinflusst, kann man sehr schön sehen, wie wenig das objektiv ist. Und gerade wenn man dann bei so einer erkrankten BADS sagt, das sei was Genetisches, was ja auch so eine Modeerscheinung ist, jetzt zu sagen, es ist alles genetisch und wir finden jetzt das Gen für irgendwas. Plötzlich ist der Sprung mal hochgegangen, plötzlich sagt man, 50% der Kinder im Klassenraum haben ADHS. Vor 20 Jahren hatten sie das noch nicht und dann zu sagen, das sei jetzt plötzlich alles genetisch und deswegen brauchen wir unbedingt die Medikamente dafür. Hier finde ich, widerspricht sich diese bürgerliche Forschung selber und hier sieht man, wie wenig objektiv die ist. Aber auch nicht nur sozusagen das Forschungsergebnis an sich in einer Studie, sondern auch was man erforscht. Ja, auf jeden Fall. Also ob man jetzt sozusagen solche logische Forschung zum Gedächtnis macht oder. Man kann es auch sehr gut ausschreiben. Also, du hast ja auch sehr gutes Beispiel genannt mit den Linguisten, die jetzt alle EEGs und FMRTs kaufen, weil sie da Geld für bekommen und für andere Dinge vielleicht nicht. Es mag zum Teil sinnvoll sein, Aphasien sind eine wichtige neurologische Erkrankung, wo dann vielleicht auch wichtig ist zu schauen, was ist bei dem Patienten kaputt und mit welcher Funktion hängt das vielleicht zusammen, welche Therapie kann ich da einleiten. Aber ich finde, dass sowas eben auch, weil Geld dafür plötzlich ausgehauen wird, sehr inflationär. Ich wieder zu meinem Punkt zurückkommen. Eine linguistische Forschung im FMRT kann sehr sinnvoll sein, würde ich nicht per se ablehnen, bloß weil sie derzeit inflationär und teilweise trivial angewendet wird. Aber das war die Diskussion, die wir eben schon hatten. Ich wollte noch was zu dir sagen, die Trennung also, oder dem gegenüber. Verbindung eigentlich von biologischer und psychologischer Komponente. Also es ist natürlich so, dass alle Psychologie hat ja natürlich auch immer irgendwie eine physiologische Komponente, klar. Aber ich würde sagen, es kommt halt auch immer darauf an, wo da auch eine Wirkung liegt und wie viel Erkenntnis das bringt, an die physiologische Komponente wieder zu schauen. Also ich möchte als ein extrem primitives Beispiel mal zum Beispiel einen Computer anbringen, also wirklich nur für diese Sache zu verstehen. Aber wenn man sich zum Beispiel einen Computer vorstellt, der einen Computervirus hat, und einen anderen Computer, der keinen Computervirus hat, dann und sich die beiden nur sozusagen von der Hardware her anschaut, dann haben die eine vollständig identische Hardware. Man kann da sozusagen auf der Hardware-Ebene keinen Unterschied zwischen den beiden oder keinen Schaden oder so etwas feststellen. Man kann auch genauso wenig den Computervirus irgendwie entfernen, indem man dann irgendwie mit einem Magneten darüber legt oder sowas in der Art. Trotzdem ist natürlich bei dem einen eben eine Störung da und bei dem anderen lieber nicht. Und genauso könnte man, also ähnlich könnte man jetzt argumentieren, dass jemand, der zum Beispiel an einem Sonnenhaut-Syndrom leidet oder so etwas, der wird sicherlich einen ganz anderen Hormonspiegel haben als jemand, der das nicht tut. Trotzdem wird man dieses Burnout-Syndrom nicht, kann man vielleicht jetzt nicht viel zum Beispiel über die Ursache dieses Burnout-Syndroms erfahren, mit dem man sich die Hormone verbinden kann. Nee, wir brauchen die Prämissen wirken zusammenhängen. Warum hat der Lehrer keinen Bock mehr in die Schule zu gehen? Wir können damit einfach die schon eben erwähnten SSRIs geben und dann geht er vielleicht wieder in die Schule oder wir können eben diese Prämissen wirken zusammenhängen aufschlüsseln. Ich will es auch gar nicht. Sozusagen sagt das eine oder das andere. Ich finde nur, dass man, wenn man darüber diskutiert, im Hinterkopf haben sollte, dass es zusammenhängt. Ja. Also dass es zwei Seiten einer Medaille sind letztlich. Oder einfach, es gibt keine Trennung zwischen meinen Gedanken und meinem physiologischen Korrelat. Dass ein Gedanke, meinetwegen auch sowas wie Kreativität, dass man es nicht einfach sagen kann, okay, Kreativität ist das Feuern bestimmter Synapsen. Das wäre natürlich zu kurz gefasst, weil Kreativität ja auch was anderes ist. Ich glaube, stecken weg, das ist eine ganz andere, hat ja noch eine ganz andere Konnotation. Aber es ist immer beides da. Das ist immer der physiologische Ebene. Genau. Aber die eine sagt nichts über die andere aus. Bitte? Die eine muss überhaupt nichts über die andere aussagen. Man sieht in dem physiologischen notwendigerweise nichts. Also das heißt nicht, dass man da dann irgendwas über die psychologische sieht. Das heißt, die physiologische kann vollkommen irrelevant sein für das psychologische. Wenn wir uns an die Rede halten, sonst gehen die Leute unter, die gemeldet haben. Entschuldigung. Ja, ich wollte zu dir eben noch sagen, ich weiß noch nicht so, ob man unbedingt Pharmaindustrie und die Forschung so trennen kann, wie du sagst. Du sagst, man muss das trennen. Muss man sicherlich jetzt so rein ideell, aber ist halt die Frage, ob das in unserer Gesellschaft so realistisch möglich ist, weil das sagtest du ja gerade auch schon so schön, ne? Wie dann halt Ärzte geschaufelt werden mit so Dings da, Proben und Werbegeschenken und so und Apotheker. Also wenn man schon mal bei denen zu Hause war, sieht man, was die da alles rumfliegen haben an Kulis und weiß nicht, was Seife, so an Werbegeschenken. Und also es ist halt schon so, dass das, ich bin halt generell kritisch gegenüber dem Markt, also insgesamt der Wirtschaft. Und es ist halt auch ein Markt, ne? Und das wurde ja eben auch schon gesagt. Und ja, letztendlich möchte ich aber auch nochmal darauf hinweisen, dass ich denke, jede Wirtschaft hätte, also jeder einzelne Markt, also jetzt beispielsweise die Pharmaindustrie, auch jetzt, was weiß ich, die Reifenindustrie oder was auch immer, ne, hätte so gesehen keine Überlebenschance, wenn da nicht auch, wenn Menschen das nicht auch konsumieren würden. Also es ist immer so ein Zusammenspiel zwischen einmal den Verkäufern und halt den Konsumenten. Ne? Und deswegen denke ich, es ist schon auch ein Interesse unserer Gesellschaft, so Medikamente zu konsumieren. Also ich bin generell gegenüber Medikamenten kritisch, nicht nur Psychopharmaka, aber ich denke auch gerade Psychopharmaka ist natürlich nochmal was ganz Spezielles. Aber insgesamt, also ich habe mich halt auch insgesamt mit Medizin und der Ursachenforschung und so beschäftigt. Und also es gibt ja Alternativen zur Schulmedizin, wo halt noch mehr hinterfragt wird, wo kommt das eigentlich her und was kann ich vielleicht grundsätzlich hinterfragen an meiner Lebensweise und meiner Umwelt, wo auch schon Erfolge erzielt wurden, zum Beispiel auch bei Krebs und anderen Zivilisationskrankheiten. Ne? Also ich finde, es ist halt immer, unsere Gesellschaft hat immer gerne so schnelle Lösungen, die so irgendwie auf Knopfdruck funktionieren. Zum Beispiel, ich schmeiße eine Tablette rein und zack, fühle ich mich viel besser. Aber es löst das Problem so auf lange Sicht halt oft nicht. Und da wollte ich nur sagen, bin ich halt kritisch, weil da auch natürlich irgendwo das Interesse dahinter steckt, die Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft so zu erhalten, wie sie sind. Oder nicht nur über Machtverhältnisse, sondern auch einfach insgesamt die Umstände. Also wenn zum Beispiel ein Kind dann ADHS hat, das nervt. Ne? Und die Eltern wollen einfach ihre Ruhe haben und also Vollzeit arbeiten können und dann in der Freizeit sich ausruhen können und nicht dann sich auch noch um das Kind kümmern müssen. Also es ist jetzt nur so mal ganz provokant formuliert. Also. Kann man natürlich dann auch allgemein die politische Frage stellen, ob es überhaupt sinnvoll ist, dass es Organisationen gibt, die ein Interesse daran haben, dass Leute möglichst viele Medikamente nehmen. Ja, sinnvoll sehe ich das mit Sicherheit nicht. Nur es ist eben, ich denke mal, es ist erstmal so, dass diese Interessen da sind und die kommen nicht irgendwo von da oben, sondern die kommen auch aus der Mitte der Gesellschaft, von uns allen im Grunde. Ne? Also das kann man auch bei sich selbst mal hinterfragen. Wir alle haben irgendwie mal oft mal dieses Bedürfnis, so einfach auf den Knopf drücken zu können und sagen zu können, jetzt funktioniere ich wieder, weil es ist halt manchmal echt schwierig, dann immer das Problem zu lösen. Ne? Also, hier war nur, glaube ich, noch was, Frau Pöppel, zum Leib-Seele-Dualismus sagen. Kurz, erstmal. Nee, wir haben noch zwei, bis jetzt. Also wer? Ihr habt beide reingerufen, hast du das als Meldung aufgefasst, aber kann jetzt keine Ahnung. Ja, es war nur zwischenrufen. Ich wollte auch zuerst gleich sagen, weil ich dass selbst wenn alles physiologisch sich. Also beim FMRT zum Beispiel sieht man dann, okay, dass die Region aktiv, sagt mir, dass die Region aktiv ist, nicht notwendigerweise irgendetwas über den Überweisungsprozess. Auch immer man erforscht, Angst oder so, das also sagt mir das über den Inhalt der Angst und sonst was gar nicht, sondern das Einzige, was es sagt, wenn ich Angst habe, dann ist das aktiv, aber mehr nicht. Das ja, heißt, es das ist sozusagen, auch wenn es zusammengehört, vielleicht, das aber auch nochmal eine Unterfragung, ob das überhaupt tatsächlich immer sichtbar ist, aber ja, sagt es einem eigentlich nichts. Ja, das meine ich, das habe ich auch nicht in Frage gestellt. Es ist natürlich klar, wenn eine bestimmte Region jetzt leuchtet, dass ich nicht weiß, was die Person denkt. Das ist die absolute Grenze der Hirnforschung, absolut. Aber das mit den derzeitigen Methoden. Aber das, wenn du was denkst, das, was leuchtet, davon bin ich überzeugt. Ja. Und was heißt das? Ja, genau. Das heißt, dass ich einen Gedanken nicht von dem Körper lösen kann. das, ich glaube, niemanden gibt es, der das irgendwie versuchen würde zu formulieren, dass das zu trennen ist. Kreationisten vielleicht, oder wie ja. Kann ich sagen, weil nichts gegen Veganer. Ja, Veganer würden das nicht machen. Aber der Punkt ist, wie ist das Verhältnis geschaffen? Und wie kannst du es wissenschaftlich mit Begriffen so fassen, dass du jeweils die Besonderheit des Gegenstands nicht unterschreitest? Und die Besonderheit des Gegenstands des Biotischen, der Biologie, ist eine andere als der psychologischen Ebene. Weil auf der psychologischen Ebene darfst du die Subjektivität des Menschen nicht unterschreiten, sage ich jetzt mal, normativ, weil du sonst die Besonderheit des Menschen, dass er sich nämlich zu den Bedingungen verhalten kann, unterschreitest und ihn nur behandelst, als ob er ein Objekt wäre. Wenn man also das Gehirn sozusagen, sage ich jetzt mal anschaulich gesprochen, auf den Tisch legt und sagt, jetzt lies mal was vor und dann blinkt es da so schön, dann behandelt man das Gehirn unter dem Begriff eines Objekts. Nicht unter der Spezifik dessen, wo es reingehört, in den Menschen. Also wenn du sagst, die Seite von der biotischen Ebene und der psychischen Ebene dürfen nicht getrennt werden, dann möchte ich noch eine Seite hinzufügen, obwohl die Seite Medaille nur zwei hat, aber da gehört noch eine dazu, die auch überhaupt nicht abgetrennt werden kann. Das ist nämlich die Gesellschaft. Weil, wenn du das Gehirn auf den Tisch legst, fasst du das Gehirn nicht nur unter dem Objekt, unter dem Begriff eines Objekts, sondern du isolierst den Menschen als Einzelindividuum von seiner Lebenstätigkeit. Und die Lebenstätigkeit geschieht immer in gesellschaftlichen Zusammenhängen. Wir sind nicht nur unter Bedingungen stehend, die vorhandene Dinge konsumieren, nutzen, verzehren, wie meinetwegen Tiere, sondern wir stellen unsere Lebensbedingungen her, stoßen dabei auf Probleme, entwickeln psychische Probleme etc. Das kommt dann alles rein, konsumieren dann Medikamente und so weiter. Das ist alles auf der Ebene der Gesellschaft, mit der das Individuum konfrontiert ist. Natürlich nur in Ausschnitten, aber genau diese Ebene kannst du auch nicht rausnehmen. Also es sind sozusagen zwei Reduktionen, die man machen würde. Erstens, man behandelt das Individuum wie ein isoliertes, wie ein einzelnes. Und zweitens, man behandelt es unter dem Begriff eines Objekts, wenn man das Gehirn jetzt anschaulich gesprochen auf den Tisch legt und guckt, was passiert da drin. Alle drei Ebenen muss sozusagen ihrer Besonderheit gerecht werden und an die jeweilige Wissenschaft ist dieses Kriterium der Gegenstandsangemessenheit anzulegen und das ist wiederum wissenschaftlich auszuweisen. Ist dieser Begriff angemessen? Und dafür braucht man wieder Verfahren. Und gerade die kritische Psychologie zeichnet sich dadurch aus, dass sie diese Trennung überhaupt nicht vollzieht, weil in dem Begriff der gesellschaftlichen Natur des Menschen wird ja ausgedrückt, dass der Mensch aufgrund seiner biologischen Ausstattung dazu in der Lage ist, sich zu vergesellschaften, also in Gesellschaften zu leben. Da ist sozusagen genau in einem Begriff zusammengezogen, dieses Verhältnis von beiden. Aber was das jetzt inhaltlich heißt, müsste man dann auseinanderklamüsern, weil das natürlich in einem Wort nicht jetzt ausdrückt, was damit gesagt werden soll. Soll ich dir eine Frage fragen? Und zwar, was bringt einem dann die einzelne Folge, also sagen wir die rein physiologische Forschung zu? Das wollte ich jetzt auch gerade was dazu sagen. Willst du das beantworten? Ich würde gerne, dass du das machst. Ich wollte nochmal erstmal zwei Begriffe mit in den Raum werfen, die hier vielleicht dann auch wichtig sind aus der kritischen Psychologie, die technische und die emanzipatorische Relevanz. Also wenn wir uns psychologische Forschung anschauen, muss die nicht immer dazu dienen, dass morgen die Weltrevolution ausbricht. Das wäre die emanzipatorische Relevanz oder dass jemand seinen Handlungsspielraum erweitert. Es gibt auch die technische Relevanz, zum Beispiel wenn ich einen Fluglotsen habe, der auf dem Radar schaut, muss ich wissen, wie lange kann der konzentriert darauf schauen, bevor die ganzen Punkte verschwimmen und er die Flugzeuge abstürzen lässt. Und hier brauche ich dann einfach Gedächtnistests, wie sie beschrieben worden sind, um sagen zu können, unter den gegebenen Verhältnissen, dass ich den Arbeitsplatz eines Fluglotsen habe, kann ich nicht 30 Minuten oder 3 Stunden lang, keine Ahnung, vor diesem Radar setzen. Ab dann fängst du an, die Flugzeuge abstürzen zu lassen. Und das muss ich quantifizieren können und für das Individuum festlegen können, wie lange hat er diese Aufmerksamkeitsspanne. Damit ist natürlich die gesellschaftliche Natur des Menschen mit einem solchen Test deutlich unterschritten. Es hat deshalb keine emanzipatorische Relevanz, aber ist technisch höchst relevant und somit auch relevanter psychologischer Forschungsgegenstand. Diese beiden aber auch für die technische Relevanz, um das zu ergänzen, ist es notwendig, die von dir angesprochenen unterschiedlichen Spezifitätsniveaus, also wie spezifisch ist hier die Aussage, die ich machen kann, bezüglich des Gegenstandes. Ja. die müssen jeweils untersucht werden und einzeln ausgewiesen werden, damit kein Übergriff sozusagen passiert. Also ich bin auf der unteren Ebene, wo die Synapsen klapsen und sage, mach dann einen Übergriff, indem ich jetzt aufgrund von Synapsenklapsen schließe, das Lernen funktioniert so und so. Kein Widerspruch. Also diese Unterscheidung muss man treffen und das muss jeweils unter der konkreten Fragestellung dann auch in physiologischen Forschungen überlegt werden. Ist das jetzt wirklich tatsächlich eine unspezifische Ebene, mit der ich dann auch innerhalb dieser Spezifitätsebene sozusagen dann bestimmte Thesen prüfen kann, etc. pp. Oder werde ich übergriffig sozusagen und mache nicht mehr zulässige Aussagen, beziehungsweise Aussagen, die mit dieser Methode gar nicht erfasst werden können, sondern andere Methoden brauchen. Bis hin dann zur spezifischen Ebene, wenn die Subjektivität reinkommt, dann kann ich eben den Menschen nicht mehr unter dem Objekt fassen oder wie ein isoliertes Individuum behandeln, sondern dann muss ich damit anders umgehen und andere Methoden entwickeln. Ja, also ich wollte eigentlich auch was Ähnliches sagen. Und zwar, das ist ja halt auch immer, also natürlich ist dann eine gesellschaftliche Ebene auch da, aber wenn es eben ja auch heißt, dass der Mensch eine biologische Disposition, also eine biologische Möglichkeit hat, sich zu verhalten, und dann weiß ich aber, dann scheint mir das doch so, dass das abhängig von, also unterschiedlich von dem Gebiet, was man sich jetzt betrachtet, eben auch unterschiedlich intensiv tatsächlich da drin vorkommt. Also zum Beispiel haben wir in dem Forschungsprojekt gerade ging es ja eben um eine relativ, um einen relativ primitiven, ziemlich stark abgegrenzten Mechanismus, nämlich um genau eben, wie stark verändern sich die die Reaktionszeiten bei bestimmten Stimuluspositionen. Also das beziehe ich jetzt sowohl auf das Menschenexperiment, oder eigentlich möchte ich es eher auf das Menschenexperiment, nicht so sehr auf das Rattenexperiment beziehen. Aber ich meine, da zum Beispiel ist ja, weil das einfach auf einer wesentlich niedrigeren Ebene stattfindet, würde ich sagen, dass da auch eben die gesellschaftliche Ebene weniger eine Rolle spielt, als jetzt zum Beispiel bei psychologischen Störungen wie eben Depression oder Burnout oder sowas. Also das sind doch eigentlich zwei komplett unterschiedliche Forschungsfelder. Ist das, was ich auch sagen soll? Das muss man jeweils dann auch ausweisen, wo man sich befindet und wie ist die Reichweite meiner Aussagen? Wo ist die Grenze? Oh, was ist der Zweck? Also was ist der Zweck? Naja, aber welche. Also was nützt denn das zu wissen, wie viel, dass man jetzt implizit Sequenzen lernt? Ja, was gerade gesagt hat, zum Beispiel im Flugloch. Ja, was ist los? Du wirst auch gut, nach der Weltrevolution noch fluglos. Na gut, aber zu den Fluglotsen könnte man auch sagen, dass man könnte man auch so lösen, dass man genug Leute da hat und dass das Individuum selber merkt, wann es die Punkte nicht mehr gut sehen kann. Also nach deiner Weltrevolution hätte ich kein Flugzeug mehr steigen. Gut, das ist erstmal auch deine Forschung, heißt ja nicht, dass das Individuum dann tatsächlich, das ist ja dann auch Statistik und dann hast du einen Durchschnittswert. Genau. Und das heißt nicht, dass der Fluglotse jeden Tag genauso lange das macht, also selbst wenn du es für jeden Einzelnen machst, heißt es nicht, dass es immer gleich ist. Kommt doch an, wie lange geschlafen hat, was weiß ich. Da können Sie sonst ja nicht kontrollieren. Genau, können. Wie lange muss der überhaupt kein Experiment geschlafen haben, wie viel muss der gegessen haben und wie lange. Ja, aber dann behandelst du ihn trotzdem als Organismus und das könntest du auch so rausfinden in dem Individuum selber ohne Effekt. Ja, aber wie würde ich das rausfinden? Dafür gibt es Gewerkschaft. Zum Beispiel, genau. Dass du die Leute überhaupt nicht so lange arbeiten lässt, dass sie in sowas reinkommen, das ist ja auch was mit einem auf Verwertung und Effektivität basierenden System zusammenhängt. Das kann man auch nicht unabhängig davon. Hier muss ich heftigst widersprechen, dass eben bei solchen Aufmerksamkeits- oder Vigilanzaufgaben die Leute nicht unbedingt wissen, wann ihre Grenze erreicht ist. Es ist mir nicht unbedingt bewusst, wann habe ich meine Aufmerksamkeitsgrenze überschritten. Die Leute meinen aber, also man hat das Phänomen, dass man Leute vom Bildschirm setzt, lässt die Punkte beobachten, die den Flugzeugen auf einem Radar sehr ähnlich sind und dann merkt man plötzlich, die sehen einfach noch Punkte, die gar nicht mehr da sind oder sehen Punkte nicht, die nicht mehr da sind und es fällt wirklich auf. Also das sind Sachen, man hatte diese Forschung ist im Weltkrieg entstanden, im Zweiten Weltkrieg, dass man zur Radarüberwachung von England Leute eingesetzt hat und die haben entweder die Radarpunkte, wenn eine deutsche Fliegerstaffel kam, haben sie die einfach nicht mehr wahrgenommen, die Punkte irgendwie dissoziiert, die ist ja auch völlig egal, die deutsche Fliegerstaffel ist einfach, nachdem man die Leute 5 Stunden davor gesetzt hat, darüber weggeflogen und die Soldaten haben nach 5 Stunden auch noch nicht gesagt, ja, ich bin jetzt total müde und kann ja nicht mehr sitzen, natürlich können die 5 Stunden davor sitzen und auf den Radar schauen. Und umgekehrt haben sie plötzlich... Ich würde sagen, natürlich kann man das nicht, wenn man das selber mal macht. Natürlich kann man nicht 5 Stunden am Stück auf dem Bild. Es ist aber noch nicht so, dass ich in dem Moment sage, meine Konzentration ist jetzt so niedrig, dass ich das Flugzeug nicht mehr erkenne. Die waren der festen Überzeugung, ich stehe hier auf dem Radar und ich sehe jeden Punkt, der da ankommt. Und in Wahrheit haben sie Punkte gesehen, wo nichts war und sie haben die deutsche Fliegerstaffel dann halt nicht mehr gesehen. Und in dem Moment ist man auf die Idee gekommen, vielleicht müssen wir mal testen, wie lange kann ich den Einzelnen jetzt überhaupt davor sitzen und ab wann kommt dann nur noch Mumpitz raus. Und da kommen dann auch wieder statistische Verfahren, dass ich dann sagen muss, ich will eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 95% haben oder wenn es um die deutschen Fliegerstaffeln geht, hoffentlich 99,9%, dass der wirklich die deutsche Fliegerstaffel sieht. Und da bestehe ich auf Experimente, die nach kritisch-psychologischem Dafürhalten eine technische Relevanz haben, bevor ich den da dran setze und die englische Küste sichern lasse. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und bei Truckfahrern könnte man auch wesentlich trivialeres Beispiel nehmen, wie viele Leute sagen, Quatsch, ich kann auch fahren. Oder bei einem Tod oder so. Man sagt, da setzen wir. Weil sie die Pause nicht gezeigt haben. Ja, klar, das kann man noch weiter hinterfragen, aber... Also man könnte da an der Stelle vielleicht auch untersuchen, warum die Leute das nicht sagen. Man untersucht dann die Länge der Aufmerksamkeitsspanne, und aber nicht, warum sagen die Leute das nicht, warum können sie das nicht? Das wäre doch eigentlich eine zentrale Frage, die Psychologen interessieren können. Also konkret in dem Fall, den ich vorgestellt habe, war es einfach so, dass da die Wahrnehmung den Leuten nur Streiche gespielt hat. Wir nehmen nicht die Umwelt 1:1 so wahr, wie sie ist. Wir sehen Dinge, die nicht da sind, wir blenden Dinge aus, die da sind. Und irgendwann hören wir halt auf, diese Punkte auf dem Radar zu sehen. Das sind dann wieder basale Wahrnehmungsprozesse. Und trotzdem ist die Frage doch relevant. Bitte? Trotzdem ist die Frage doch auch relevant. Ja, auf jeden Fall. Der sozusagen eine bestimmte Aufgabe hat. Ist denn überhaupt jemals untersucht worden, ob es sich ausschließlich auf die verminderte oder Unzuverlässigkeit von Wahrnehmungen handelt? Oder, also in diesem Fall ist man da auf solche Fragen eingegangen, weil man natürlich zuerst auch die Vermutung hatte, vielleicht sind das deutsche Spione, vielleicht sind das Deserteure oder was weiß ich, wenn da plötzlich die deutsche Fliegerstaffel ohne Alarm drüber fliegt. Also das ist mal eine Ausnahme, warum man sowas gemacht hat. Ja, vielleicht haben die Leute sich auch einfach nur geschämt, dass sie nur 3 Stunden vor dem Bildschirm aushalten. Ja, kann man. Ja. Kann man dann auch mit erfassen. Aber trotzdem muss ich wissen, wie lange kann ich die Leute davor setzen und ob jetzt denen die Wahrnehmung Streich spielt oder ob die sich schämen. Ich muss die Grenze davon kennen, dass ich sage, okay, du musst jetzt abgelöst werden. Also das Funktionieren von Menschen ist wichtiger, als sich dafür zu interessieren, warum sie nicht funktionieren. Ich finde, das geht beides Hand in Hand. Also wenn jetzt andere Menschen eben davon abhängen bei der Flugsicherung oder bei dem Truckfahrer, dann ist einfach die Grenzen menschlicher Aufmerksamkeit sind dann natürlich wichtig. Ja, ja. Das weiß ich dann. Ich wollte noch was anderes zu dem Gedanken eben von da hinten irgendwo zur Materialisierung von Gedanken. Also die Frage ist überhaupt, jeder Gedanke, wird er wirklich, zeichnet er sich irgendwo im Gehirn ab? Ne? Also kann ja die Wissenschaft nicht so klar darauf antworten. Aber ich denke mal, wichtig ist das schon, weil da eben die Frage war, wozu müssen wir das eigentlich wissen? Nur ich finde es insofern interessant, als dass uns das, denke ich, irgendwo einen Einblick oder einen Zugang zum Unterbewussten gibt, weil es ist ja schon, soweit ich weiß, erwiesen, dass sehr viel unbewusst abläuft, an was wir uns auch später unbewusst erinnern, dass wir uns aber nicht bewusst sind, wo ja eigentlich das Bewusstsein nur die Spitze des Eisbergs ist, von so vielen Abläufen. Ne? Und das, von daher fände ich das natürlich schon interessant, wenn man jetzt irgendwie mit ganz genauen, was auch immer für Messgeräten, finden könnte, meinetwegen also jeden einzelnen Neuron sehen könnte, der sich bei irgendeinem Gedanken gebildet hat oder so. Also ich bin mir da jetzt gerade nicht so sicher, aber ich meine, ich hätte doch schon mal gehört, dass Neuronen irgendwie durch elektrische Impulse irgendwie, dass dadurch mehr wachsen. Kann das sein? Oder schmeiße ich da was durcheinander? Ja, das ist jetzt die Langzeit. Aber Langzeitpotenzierung, Langzeitdepression, ja, aber das ist jetzt wieder. Ja, es gibt schon so Sachen, aber ich denke, das ist alles noch spekulativ. Ja, natürlich, nur ich meine, wichtig, das zu erforschen, finde ich das schon. Aber das bringt uns jetzt ja keinen Schritt weiter zu dieser Frage, also ob wir jetzt nur das menschliche Gehirn im FMRT abbilden oder ob wir jetzt eine Langzeitpotenzierung untersuchen. Beides sind jetzt, wie ich jetzt meine, damit menschliches Verhalten vorhersagen zu können oder bestimmen zu können, was ein Gedanke ist, die Methode, mit der ich da rangehe, ändert jetzt ja nichts an der Diskussion, die wir eben hatten. Ich finde es nur interessant. Geht ja schon, weil es, also wenn man die Gedanken manifestieren oder was realisieren will über Geräte, dann brauche ich ja in dem Fall das ganze Apparat, was den Gedanken ausmacht. Es gibt ja auch Theorien, und es gibt ja auch Theorien, dass der Gedanke nicht nur im Kopf ist, also nicht nur im Gehirn, sondern es gibt ja auch kurioserweise eine sehr, sehr intensive Verbindung zwischen Magen und Gehirn, wo auch Informationen ausgetauscht werden. Aber es gibt auch Embodied Cognition, also dass der gesamte Körper sozusagen als riesengroßes Gehirn funktioniert. Und es gibt die Zusammenhänge auch dadurch. Und es gibt Theorien, die wissenschaftlich teilweise auch über Bakterien bewiesen wurden, dass es sowas wie Lichtimpulse gibt, die ausgetauscht werden, also im Körper selbst, und über Lichtimpulse Informationen ausgetragen werden. Es gibt auch wissenschaftliche Beweise dafür, dass zum Beispiel gibt es so ein in der Bakterienkultur wird mit dem Quarzglas abgegrenzt und ihm wird irgendein Virus eingepflanzt oder irgendein Störung. Und eine andere Bakterienkultur, die außerhalb dieses Quarzglases ist, aber auch isoliert ist von der Umgebung, hat jetzt keinen Kontakt zu irgendwelchen anderen, die jetzt da in der Nähe sind, von keinen Kontakt zu einem ähnlichen Virus oder so. So, und, aber die Bakterienkultur, die hier drin ist, die bildet jedenfalls ein Abwehrmechanismus dagegen und gibt es anscheinend über Lichtimpulse, weil es ja keinen anderen Weg gibt, an die andere Bakterienkultur. Und ähnliche Mechanismen wurden auch beim Körper selbst beobachtet, dass Informationen ausgetragen werden. Und wenn jetzt Gedanken ja Informationen sind, dann könnte es ja auch sehr, sehr gut möglich sein, dass Informationen nicht nur im Gehirn stattfinden, sondern auch im gesamten Körper. Oder halt auch, es gibt, das ist jetzt rein spekulativ, aber es gibt ja aber auch sowas wie bei der Quantenphysik halt in Physik, bei der Quantenphysik die Idee, dass es über die Stringtheorie, dass es eine riesengroße Membran gibt, das ist diese auch elfdimensional sein, wenn man kann zwar nicht so weit denken, aber es gibt aber auch die Parallele zu so einem dieses morphologischen Feld. Das hat irgendjemand mal vor längerer Zeit postuliert. Aber theoretisch könnte es ja sehr, sehr gut sein, dass diese Membran, die elfdimensional ist, ja, elfdimensional bedeutet ja, dass, also als letztes dimensional, alle Dimensionen, die da drunter sind, werden integriert, also auch unsere Zeit und auch unser Raum. Und über dieses morphologische Feld hat man gesagt, dass die einzelnen Informationen oder alles sich dadurch erst bildet. Und eigentlich ist es sehr logisch, weil es ja umgebend ist. Nur das Problem ist, man kann sowas nicht beweisen. Deswegen wäre es spekulativ. Jetzt laufen wir so ein bisschen die Diskussionsfäden durcheinander. Wir hatten eben diskutiert, ob... Nur ganz kurz nochmal wegen, aber das mit dem Embodied Cognition, das ist auch bewiesen, dass es so ist. Und wenn man es manifestiert in der Neurowissenschaft, ich will auch später in der Wissenschaft, dann muss man das auch umfassender machen, als nur mit dem Gehirn. Auch wenn es die Geräte zurzeit nicht dazu gibt, dann muss man sie entwickeln. Jetzt laufen gerade so ein bisschen die Diskussionsreden durcheinander. Eigentlich war so die Ausgangsfrage, wie viel können wir über die menschliche Psyche im Neuroscanner sagen? Und, oder generell mit der biologischen Psychologie oder mit biologischen Methoden oder meinetwegen auch quantenphysischen Methoden. Und die Frage ist jetzt generell, können wir was über die biologische Basis oder meinetwegen physikalische Basis von Gedanken sagen? Können wir überhaupt eine materielle Basis dafür finden, was dann letztendlich auch irgendwann deterministisch wird? Und ob wir das jetzt mit Langzeitpotenzierung, Gehirnscanner oder dass wir jetzt mehr biologische Methoden ranbringen, mit denen wir das versuchen zu manifestieren, bringt jetzt eine Diskussion, denke ich, nicht weiter. Aber ich wollte noch sagen, mir ging es eigentlich jetzt nicht darum zu erkennen, was ein Gedanke ist oder welche Gedanken gedacht werden. Ich glaube nicht, dass das möglich ist, Gedanken zu lesen. Wie auch immer, genau. Man wusste kommen. Ja, das wollte ich eben gerade sagen. Also es geht jetzt nicht darum, ich glaube nicht, dass man dass das das Ziel sein sollte, irgendwie in. Also ich glaube nicht, dass man das kann, wenn man als Gedanken lesen. Sondern was ich meine, was ich mir davon erhoffe, ist halt einfach überhaupt erstmal belegen zu können, dass es ein Gedächtnis, also ein Gedächtnis für alles, was man erlebt, gibt. Weil das wird ja immer noch angezweifelt. Es gibt ja jetzt auch die Zweifel daran, dass das Gedächtnis überhaupt, also dass das menschliche Gedächtnis überhaupt so funktioniert, dass man sich wirklich an die Sachen so erinnert, wie sie waren, sondern es wird auch gesagt, irgendwie, ich glaube, in der Verhaltensforschung oder so, ich weiß es nicht genau, dass sich die Ereignisse verändern mit der Zeit. Und ich denke mal, bedingt stimmt das sicherlich. Nur ist halt die Frage, also das hat ja eine sehr große Relevanz dann auch für Zeugenaussagen bei der Polizei. Und so. Von daher finde ich das schon sehr wichtig, so überhaupt erstmal zu belegen, haben wir überhaupt ein Gedächtnis? Und also speichern wir wirklich alle Erinnerungen ab von allem, was wir leben, was Freud ja behauptet hat. Das hat er ja einfach erstmal als These aufgestellt, dass alles, was wir erleben, nachher im Unterbewusstsein abgespeichert wird. Und wo das ist, kann man sowieso erstmal materiell nicht sagen. Nur, ich denke, man sollte jetzt nicht so wie auf einer Landkarte jetzt im Körper nach dem Unterbewusstsein suchen. Ne? Ich denke mal, so kann man das nicht sehen, sondern ich denke, diese unbewussten Gedanken sind immer mit irgendwelchen Teilen oder vielleicht auch mit allen Teilen des Körpers irgendwo verknüpft. Und ich denke, da könnte man auf jeden Fall, so wie bei einem Fluss durch die Erde, also über so einen Erdboden fließt, so wie danach eine Spur hinterlässt, so denke ich, könnte man schon Veränderungen im Körper, in der Materie für jeden Gedanken finden. Ist halt auch die Frage, ob man jemals so genaue Messgeräte entwickeln kann, jetzt rein technisch, um das so auseinander zu differenzieren. Aber ich finde es auf jeden Fall schon wichtig, sich damit zu beschäftigen und das zu versuchen, Gedanken zu, also die, oder sagen, das ist eigentlich nicht der Gedanke, den man da findet, sondern nur der Abdruck, also der Stempel sozusagen. Ja, war das, also ich wollte nur sagen, ich wollte eigentlich nur rechtfertigen, dass es wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, und ich wollte nicht sagen, lass uns mal herausfinden, was so ein Mensch so denkt, also das halte ich auch für unmöglich. Ich finde auch, dass es wichtig ist für die Diskussion, weil man kann die Diskussion ja auch erweitern. Wir haben es ja jetzt ja geklärt, also ich habe es geklärt. Aber es ist trotzdem wichtig, um etwas zu erweitern, erweitert, was im System so offen ist. Aber es wird jetzt langsam ziemlich speziell. Weil es allgemein, dass man es halt alles erweitern muss, auch in der Neurowissenschaft, dass man Geräte erweitern muss. Aber das kann man ja, es gehört ja auch zur Diskussion dazu, wenn man davon redet, ob man Gedanken materialisiert oder nicht. Ja. Ich denke, diese Grundlage des Psychischen, wie weit halt der Neurowissenschaften weiterhelfen können, die Frage werden wir heute nicht klären können, und wie weit man, also ich denke mal, aus Sicht der kritischen Psychologie sollte man eine materialistische Basis annehmen, aber eben keinen Determinismus. Das ist so meine Quintessenz, und vor diesem Hintergrund muss man eben sämtliche Neuroforschung oder biopsychologische Forschung dann auch betrachten und eben sehr stark auf die Grenzen der jeweiligen Methoden achten, dass wir so. Das Schlusswort, ich das mit dazu zu deinem Namen kommen? Nee, eigentlich nicht. Also ich würde das unterstützen und nochmal sagen, dass einfach wichtig ist, das ist mir jetzt schon aufgefallen in der Diskussion, dass viele von Konstrukten reden oder, also aus meiner Perspektive ist es wichtig, bei jedem Konstrukt zu hinterfragen, was steckt da genau dahinter, wie wird das gemacht. So, das ist, denke ich, ein entscheidender Punkt, also nicht zu, sagen wir mal ein Beispiel, eben elektrische Aktivität, zu postulieren, sondern immer zu fragen, ja, was ist das genau, was stecken da für Konstruktionsprozesse dahinter? Das wäre nur aus meiner Perspektive nochmal ein Aspekt, den ich für wichtig halte. Genau, und auch eben so eine Begriffsbestimmung dabei, finde ich auch. Also zum Beispiel Gedanke ist ziemlich weit gefasst, was ist jetzt biologische Basis oder sogar physikalische Basis, geht dann sehr weit auseinander. Das finde ich dann eben auch den großen Vorteil an der kritischen Psychologie, dass da sämtliche Begriffe recht genau hergeleitet und definiert sind. Und man nicht einfach nur das Psychische so an sich annimmt und sagt, so, wir messen jetzt mal Intelligenz oder wir geben mal einen Persönlichkeitstest vor und dann haben wir irgendwas Psychisches, sondern dass man das Psychische erstmal hergeleitet und definiert hat. dass man dann über solche Rückgriffe, wie sie definiert sind, dann auch wesentlich besser diskutieren kann und das erstmal eine notwendige Basis und Voraussetzung ist, um zu sagen, was können biologische Prozesse sein, die dahinter sind. Damit würde ich dann jetzt auch schließen und führe die Diskussion immer weiter im Kreis oder sofort aus. Man kann das ja in kleinen Rahmen oder persönlich machen. Vielen Dank an euch.